Ich liege ja ganz gerne auf der faulen Haut. Doch wenn auch solche Haut aus der Tetrapack-Milch schaut, dann muss ich langsam aufstehen und zum Supermarkt hin. Das dauert nur grad 10 Minuten, bis ich da bin. Angekommen geh ich in den Markt hinein, packe die Milch in den Einkaufswagen rein. Auf dem Weg zur Kasse hör ich Hallo und meinen Namen. Ich dreh mich um und schau, woher die Worte kamen. Mensch, Egon! Ja, Bengt, hallo! Na, alles klar? Ja, super! Und bei dir so? Ja, spitzenmäßig, sag ich mal! Du, weißt du, wen ich neulich getroffen hab? Nee, erzähl! Also, ich steh da so beim Zollhaus und da kommt plötzlich Verena um die Ecke. Und die erzählt mir, sie... Die Zeit vergeht, eine Verkäuferin kommt an. Sie sagt, der Laden schließe jetzt. Ich gucke auf die Uhr und denke, Mann, ich hab's mal wieder unterschätzt. Denn ich hab mich festgequatscht, mal wieder festgequatscht. Ich hatte doch noch viel zu tun. Doch die Zeit wurde knapp, ich hab mich festgequatscht. Keine Zeit mehr auszuruhen. Dieses Erlebnis hat mich damals sehr geprägt. Ich schwor mir nie wieder, wird's beim Sabbeln spät. Von jetzt an nur noch Hallo und mal, wie geht's? Aber nicht mehr festquatschen geht mir auf'n Keks. Als ich diesen Entschluss erst einmal gefasst hab, war ich ganz stolz auf meine Selbstdisziplinastat. Musste es gleich wem am Telefon erzählen. Also begann ich, Pauls Nummer zu wählen. Ja, hallo? Hey, hier ist Bengt. Oh, was gibt's denn? Du, ich muss dir unbedingt erzählen, was ich mir überlegt hab. Weißt du noch, wie ich mich neulich mit Egon festgequatscht hab? Klar, wie geht's dem eigentlich? Naja, also als ich ihm neulich erzählte, wen ich da im Zollhaus getroffen hab, und zwar Verena, da war er ziemlich da durch den Wind, und zwar... Plötzlich steht jemand vor der Tür. Es war wer von der Telekom. Er sagt, er wär zur Sicherheit bei mir, damit ich nach 8 Tagen mal vom Telefon wegkomm. Ich hab mich festgequatscht, mal wieder festgequatscht. Ich hatte doch noch viel zu tun. Doch die Zeit wurde knapp, ich hab mich festgequatscht. Keine Zeit mehr auszuruhen. Ich hab mich festgequatscht, mal wieder festgequatscht. Ich hab mich mit der Zeit vertan. Denn die Zeit wurde knapp, ich hab mich festgequatscht. Sollt mir Gespräche künftig sparen.